Hierauf sprach Jahwe zu Mose: Wohlan! Ziehe nun mit dem Volke, das du aus Ägypten hierher gebracht hast, von hier hinweg in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich verhieß, euren Nachkommen will ich es verleihen. Ich will aber einen Engel vor euch einherziehen lassen, um die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter vor euch zu vertreiben, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Denn ich will nicht in eurer Mitte einherziehen, weil ihr ein halsstarriges Volk seid, sonst würde ich euch unterwegs den Garaus machen. Als aber das Volk diese schlimmen Worte vernahm, da wurden sie sehr betrübt, und niemand legte seinen Schmuck an. Da sprach Jahwe zu Mose: Sprich zu den Israeliten, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich auch nur einen Augenblick in eurer Mitte einherzöge, würde ich euch den Garaus machen. So legt nun euren Schmuck ab, dann will ich zusehen, was ich für euch tun kann. Da entledigten sich die Israeliten ihres Schmuckes vom Berge Horeb ab. Mose aber nahm jedes Mal das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers, etwas entfernt vom Lager, auf und nannte es Offenbarungszelt. Wer irgend Jahwe befragen wollte, der begab sich zu dem Offenbarungszelte hinaus vor das Lager. So oft sich nun Mose zu dem Zelte hinausbegab, erhoben sich alle Leute und traten ein jeder unter die Türe seines Zeltes und blickten Mose nach, bis er zum Zelte gelangt war. So oft aber Mose zum Zelte kam, senkte sich die Wolkensäule herab und nahm ihren Platz an der Türe des Zeltes, und dann redete er mit Mose. Und alle Leute sahen die Wolkensäule an der Türe des Zeltes stehen, dann erhoben sich alle Leute und warfen sich ein jeder unter der Türe seines Zeltes zu Boden. Jahwe aber redete jedes Mal persönlich mit Mose, wie jemand mit seinem Freunde redet. Hierauf kehrte er ins Lager zurück, während sein Gehilfe Josua, der Sohn Nuns, als Diener beständig im Innern des Zeltes verweilte. Hierauf sprach Mose zu Jahwe: Du befiehlst mir freilich, führe dieses Volk hinweg. Hast mir aber nicht kundgetan, wen du mir als Begleiter mitsenden willst. Und du hast ja doch gesagt, ich kenne dich mit Namen, auch hast du Gnade bei mir gefunden. Wenn ich nun also Gnade bei dir gefunden habe, so weihe mich ein in deine Pläne und lass mich dich erkennen, damit ich Gnade vor dir finde, und bedenke doch, dass diese Leute dein Volk sind. Da sprach er: Soll ich in Person mitgehen und dich bis zum Bestimmungsorte bringen? Er antwortete: Wenn du nicht in Person mitgehst, so führe uns lieber nicht von hier hinweg. Woran sonst soll erkannt werden, dass ich und dein Volk Gnade vor dir gefunden haben, außer indem du mit uns ziehst, und ich und dein Volk dadurch ausgezeichnet werden vor allen Völkern auf Erden? Da sprach Jahwe zu Mose: Auch das, was du da erbeten hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor mir gefunden und ich kenne dich mit Namen. Da bat er: Lass mich deine Herrlichkeit schauen. Er erwiderte: Ich will alle meine Schöne an dir vorüberziehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen und will gnädig sein, wem ich will, und mich erbarmen, wessen ich will. Hierauf sprach er: Du kannst mein Antlitz nicht schauen, denn kein Mensch bleibt am Leben, wenn er mich sieht. Sodann sprach Jahwe: Es ist eine Stätte in meiner Nähe, da magst du hintreten auf den Felsen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, so will ich dich in eine Höhlung des Felsen stellen und meine Hand über dich decken, bis ich vorüber bin. Wenn ich dann meine Hand entferne, so wirst du meine Rückseite sehen, aber mein Antlitz darf niemand schauen.